Ich mag mit Kirchhirten, mag mit Sauhirten, aber Roshirten war ich gern. Da konnt ich aufwuppen, konnt da vorreiten, konnt da Leben führen, als wär ich Herrn. Jettidiari, hu jettidiari, jettidiari, hu jettidiari, jettidiari, hu jettidiari, jettidiari, hu ja. Du möchtst kein Groß nicht sein, kannst auch kein Zaun nicht sein, kannst singen auch noch nicht, das einmal Schnitt. Weil man kein Rang hat, kann man nicht rühren, und weil man kein Knecht hat, bleibt man kartieren. Jettidiari, hui jettidiari, jettidiari, hui jettidiari, jettidiari, hui jettidiari, jettidiari. Wenn's ka Kuh nicht gab und wenn's ka Sau nicht gab, ja mit am Rosalor, da rammst die auf. Da gab's ka Kuhhaut, da gab's ka Sauerkraut und auf'm Sauerkraut kann Speck nicht drauf. Jettidiari, hui jettidiari, jettidiari, hui jettidiari, jettidiari, hui jettidiari, jettidiari, hui ja. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.